Was können Betriebe tun, um einen positiven Umgang ihrer Mitarbeiter mit dem Scheitern zu fördern? Da gibt es eigentlich nur eins. Trainieren Sie Ihre Mitarbeiter, nach Misserfolgen Verantwortung zu übernehmen und Fehleranalyse zu betreiben, um aus den Fehlern zu lernen. Ist es möglich, das Scheitern aus der gesellschaftlichen Tabuzone herauszuholen? Es gibt Ansätze auf verschiedenen Ebenen, um dieses Thema zu enttabuisieren. Erwähnen möchte ich hier gerne ein Projekt drei junge Berliner, die eine Show des Scheiterns auf die Beine gestellt haben. Die Idee ist ganz einfach. Es können dort Leute auftreten, die auf komische, lustige oder tragische Weise gescheitert sind und ihre Geschichte erzählen. Im Mittelpunkt steht die Frage, warum hat etwas mit Leidenschaft begonnen und ist dann doch gescheitert? Es geht um die ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema, es geht aber auch darum, den Humor nicht zu verlieren. Neben verschiedenen künstlerischen Aktionen gibt es jetzt auch in der psychologischen Forschung erste Ansätze, das Scheitern aus der Tabuzone herauszuholen. In den neuesten Arbeiten wird der richtige Umgang mit Niederlagen als menschliche Stärke gesehen. Denn, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, wer mit Misserfolgen richtig umgeht, erlebt einen Zuwachs an Selbstvertrauen. Amerikanische Psychologen vergleichen dies mit dem Muskeltraining. Ein Muskel entwickelt sich nur dann, wenn er richtig trainiert wird. Ebenso verhält es sich mit dem Selbstvertrauen. Es wächst unter Druck durch die Bewältigung von Krisen. Der Schriftsteller Samuel Beckett hat mal Folgendes gesagt: Einmal versuchen, scheitern. Wieder versuchen, wieder scheitern. Besser scheitern. Vielleicht hört sich das jetzt komisch an, aber es gibt ein besseres Scheitern. Und das ist, wenn man etwas aus der Niederlage lernt. Und noch etwas möchte ich hier gerne noch erwähnen. Die Einstellung, Misserfolge müssten auf jeden Fall vermieden werden, bringt uns nicht weiter. Sie verhindert einen konstruktiven Umgang damit. Schamgefühle, Depressionen und Passivität sind die Folge, wenn die Möglichkeit des Scheiterns nicht einkalkuliert und letztlich akzeptiert wird. Wer um keinen Preis scheitern will und darf, ist nicht in der Lage, im Misserfolgsfall die wichtigste Frage zu stellen. Was kann ich aus dieser Situation lernen? Dr. Naumann, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.